Deutschlandradio Kultur. Lesart. Mut zur Freiheit steht auf dem einen Plakat, Ja zur Familie auf dem nächsten und ein drittes verspricht mehr Sicherheit durch mehr Polizei. Das sind große Worte und das sind wichtige Werte scheinbar. Freiheit, Sicherheit, Familie. Das ist auch kein Wunder, wir befinden uns nämlich in Wahlkampfzeiten. Mecklenburg-Vorpommern hat gerade schon gewählt, die Hauptstadt ist in gut einer Woche dran. Und wir gehen heute in der Lesart der Frage nach, wie denn mit solchen Worten und Werten Politik gemacht wird. Mein Name ist Christian Rapanse. Schön, dass Sie alle dabei sind. Bei mir ist Andreas Urs Sommer. Er lehrt an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau Philosophie und hat das Buch geschrieben Werte, warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt. Guten Tag, Herr Sommer. Guten Abend miteinander. Freiheit, Sicherheit, Mut. Die Parteien, die scheinen ja sehr stolz auf ihre Werte zu sein. Da behaupten Sie, die gibt es überhaupt nicht. Ich würde nicht behaupten, dass es sie gar nicht gibt. Ich würde nur sagen, Werte sind eine Art von gesellschaftlicher Konstruktion. Etwas, was wir gemacht haben, um uns zu orientieren und etwas, was wir auch ständig wieder verändern. Meine These ist, dass Werte nicht sind, was an und für sich da ist, wie ein Stein da ist oder ein Glas Wasser da ist oder ein Tisch da ist, sondern Werte sind etwas, was wir immer wieder neu zu konstruieren versuchen, worüber wir immer wieder neu reden müssen. Ebenfalls auf dem Podium der Lesart Elisabeth Wehling, gebürtige Hamburgerin, lebt aber als Sprachwissenschaftlerin in Kalifornien, wo sie in Berkeley am International Computer Science Institute Forschungsprojekte leitet zu Fragen rund um Ideologie und Meinungsbildung. Ihr Buch trägt den Titel Politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Guten Tag, Frau Wehling. Schönen guten Abend. Auf Ihrem Buchcover, da stehen Worte, das sind vielleicht keine Werte, aber auch Begriffe, die sehr wahlkampftauglich sind, Mindestlohn, Klimawandel, Leistungsträger und die befinden sich alle in diesem Buchcover in einem Kopf und noch viel auffallender ist aber in diesem Kopf lauter kleine Zahnrädchen, die da ineinander greifen. Ja, wie ist das? Bildet manchmal sich unser Gehirn unsere Meinung und nur wir glauben, es sei die, die wir uns selber gemacht haben? Ja, das in jedem Fall. Also die Begriffe, die jetzt zum Beispiel auf dem Buchcover vorkommen oder die wir uns auch anderweitig anschauen, das sind immer Begriffe, in denen man ein abstraktes politisches Thema wie Steuern, wie Migration, wie Gesundheit nimmt und oftmals über metaphorische Sprachbilder runterbricht auf konkret Erfahrbares. Das geht dann richtig in den moralischen Bauch hinein sozusagen, beeinflusst stark unsere Entscheidung und in der Regel, ohne dass wir das merken tatsächlich, ja. Und zu Gast ist Jens Dirksen, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner dieser Lesart, zu der das Deutschlandradio Kultur gemeinsam mit dem Essener Schauspiel und der Buchhandlung Proust eingeladen hat. Guten Tag, Herr Dirksen. Schönen guten Abend. Ja, da schreiben Sie also im Feuilleton beispielsweise über eine politische Wertedebatte, was weiß ich, über die Familienpolitik. Dabei gibt es diese Werte eigentlich so überhaupt nicht und Ihre Leser, die bilden sich auch gar nicht klug fundiert aufgrund eines klugen fundierten Artikels Ihre Meinung, sondern da tickert das Gehirn irgendwie so vor sich hin. Da können Sie Ihre Arbeit einstellen. Im Gegenteil, wir müssen sie intensivieren. Ich denke, das, was die beiden Bücher auszeichnet, ist, dass sie etwas bewusst machen, was unbewusst abläuft. Und Sigmund Freud hat gesagt, wenn man die Prozesse, die unbewusst ablaufen, bewusst macht, ist das schon der Anfang der Therapie. Und insofern, wir haben in unserer Zeitung auch über beide Bücher geschrieben, ein Anfang ist gemacht. Wir wollen jetzt in dieser einen Stunde über beide Bücher sprechen. Zunächst über das politische Framing von Elisabeth Wehling. Politisches Framing, das ist so ein Begriff, den müssen wir, glaube ich, vielleicht ein bisschen greifbarer machen. Wenn wir nur mal auf die Wahlplakate gucken, was wäre denn so ein politischer Sprachrahmen, ein Frame, der gerne benutzt wird im Wahlkampf? Na, also ein Framing ist generell immer erstmal zum Kontext gesagt, heißt immer, man nimmt sich ein politisches Themenfeld, das eine bestimmte Faktenlage hat und wendet darauf an, seine bestimmte Weltsicht. Und so entwickelt sich also eine Interpretation auf politische, soziale Tatsachen, die dann selber im politischen Denken innerhalb eines bestimmten Frames wahrgenommen wird, der in der Regel ideologisch ist, also tatsächlich basiert auf einer bestimmten Wertehaltung. Und dann ist es eben tatsächlich so, dass eigentlich für jedes politische Themenfeld solche Frames geschaffen werden in der sprachlichen Auseinandersetzung. Und das ist dann das sogenannte politische Framing. Das heißt, es wird die eigene Weltsicht auf die Dinge kommuniziert über die Sprache auf eine Art und Weise, die sofort für den Mitbürger erkenntlich ist. Und ein Beispiel aus den jüngsten Debatten wäre schon der Flüchtlingsstrom oder die Flüchtlingswelle, in der das Phänomen der zu uns Kommenden begreifbar gemacht wird als eine bedrohliche Wassermasse, als eine Flut, also als etwas, das nicht Schutz bedarf, sondern vor dem wir uns schützen müssen. Und das ist natürlich eine von vielen möglichen Sichten auf das Thema, auf die Faktenlage. Und das ist ein Framing, das dann eben, ja, also ideologisch selektiv funktioniert und von vielen genutzt wird. Das ist auch ein Framing, das uns vielleicht noch auffällt. Aber Sie haben Beispiele in Ihrem Buch, die sind uns schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir sie kaum bemerken. Mir ging das so bei dem Kapitel, dass Sie schreiben über Steuern. Was ist denn da so in der Sprache alles drin? Ja, also bei Steuern und tatsächlich, Sie haben recht, es ist ja oft so, dass man, wenn man sich den politischen Diskurs anschaut, dann sieht man so eine Metapher wie den Flüchtlingstsunami und sagt, na, da stimmt ja irgendwas nicht. Oder zumindest da wird ja ziemlich, ne, gut ausgeholt, sprachlich und gedanklich. Und tatsächlich ist so, dass schon die kleinsten linguistischen Momente natürlich solche Frames aktivieren. Zum Beispiel beim Thema Steuern, das Steuerzahlen. Der Steuerzahler, der Bund der deutschen Steuerzahler. Steuern zahlen ist bereits ein Frame, denn im Alltag zahle ich, wenn ich ein Produkt oder eine Serviceleistung mir einkaufe. Die Beziehung zum Serviceleister ist rein ökonomisch. Es wird getauscht, das Geld gegen das Produkt oder die Dienstleistung. Und das ist natürlich ein Frame, ein sogenannter Frame, ein Blick auf das Thema Steuern, das Staat und Bürger als getrennte Entitäten begreifbar macht, die in einer rein ökonomischen Beziehung stehen. Aber es führt doch keinen Weg dran vorbei, dass ich meine Steuern tatsächlich zahlen muss. Oder Sie könnten Ihre Steuern beitragen. Wo tragen wir bei im Alltag? Wenn ich sage, Susi hat zur Party einen Nudelsalat beigetragen oder ich habe zu diesem Gespräch hier heute Abend beigetragen, wann immer ich das Wort beitragen nutze, bin ich automatisch in einem Frame, der die Gruppe impliziert und das soziale Miteinander und soziales gemeinsames intendiertes Handeln. Und das heißt, in dem Moment, wo Sie über Steuern denken, hauptsächlich als eine Angelegenheit des sozialen Miteinanders, sich ermächtigen, sich schützen, sich die eigene Freiheit sichern und die Freiheit der anderen, dann wäre vielleicht das Steuern beitragen eine gute Alternative. Da gibt es, Herr Dirksen, noch eine ganze Menge Worte aus diesem Bereich, die Steueroase. Da ist der Rest offensichtlich die Wüste. Steuerparadies wäre die Variante dazu. Mir ist das tatsächlich auch erst beim Lesen des Buches aufgefallen, wie oft wir von der Presse tatsächlich auch in diese Frames fallen, beziehungsweise Steuerflucht, also Steuersünder, es hat auch sowas von Harmlosen. Steuerschlupfloch ist auch eine sehr tolle Beobachtung, dass das verharmlosen ist. Das sieht aus wie ein kleines Mauseloch und man kommt da so eben durch und derjenige, der da durchkommt, ist ganz klein und unbedeutend. Und also das ist schon sehr erhellend gewesen, fand ich. Die Frage, die mich beschäftigt hat, Frau Wehling, ist, in wie vielen Fällen würden Sie schätzen, ist das Absicht, ist das Kampagne, ist das, ich meine, wir sind jetzt auch dann ganz schnell bei Verschwörungstheorien, da wollen wir nicht landen, glaube ich, oder? Das ist eine Mischung, das ist eine gesunde Mischung. Also drüben in den USA wird sehr viel tatsächlich strategisch sehr gezielt gesetzt, gemacht. Zum Beispiel Steuererleichterung hat George W. Bush direkt nach seinem Amtsantritt sozusagen in das gesamte Messaging aufgenommen. Es gibt die Heritage Foundation, aber auch progressive Thinktanks, die tatsächlich an solchen Framings gezielt arbeiten. Wobei es immer begriffen wird, nicht als ein Manipulieren, sondern als ein sich greifbar machen. Also die Frage, die Werte tatsächlich, die Ideologie, die uns umtreibt, die uns eine bestimmte Sicht auf Fakten einnehmen lässt, wie machen wir die begreifbar für den Mitbürger und schützen uns davor und auch den Mitbürger davor, dass wir die Werte zum Beispiel unseres politischen Gegners nutzen und uns damit langfristig nicht mehr begreifbar machen. Aber natürlich, da ist viel Strategie dabei und dann, und das ist der zweite Teil, ist einfach wahnsinnig viel Bauchgefühl und manche Menschen haben richtig gutes Bauchgefühl für Framing, weil sie auch richtig bei sich sind irgendwie, ist ja auch so eine, ne, Frage so. Und andere haben da wirklich dann, vielleicht sind sie verkopft da, gehen da nicht so mit dem Bauch ran und dann fällt es oft schwer, die richtigen Worte zu finden tatsächlich. Das, was Sie da andeuten, der Antrieb dahinter, warum man mal so framed, also in diese Richtung formuliert oder in diese Richtung Metaphern benutzt. Sie haben gerade das Wort Ideologie benutzt und auch das Wort Wert. Herr Sommer, sind das doch die Werte, die da durchschimmern, ob ich jetzt von der Steuerlast oder von meinem freiwilligen stolzen Steuerbeitragen zahle. In der Tat gibt es große Ähnlichkeiten in der analytischen Herangehensweise in Frau Wehlings Buch und in meinem eigenen. Was mich interessiert hat, ist, wie es eigentlich um die Instabilität oder die Beweglichkeit der zugrunde liegenden Wertekonglomerate oder der zugrunde liegende Wertesystem, Sie sprechen gelegentlich von Ideologie in Ihrem Buch, wie es darum bestellt ist, also wie sozusagen diese Werte eben in ständiger Bewegung sind und die Frames der unmittelbaren Handlungsanweisung mitbestimmt. Sie bestimmen sie eben immer wieder neu, denn Sie haben ganz zu Beginn, Herr Raffhansel, zitiert gehabt aus Politikerparolen, so von wegen Sicherheit oder Freiheit. Das sind ganz unterschiedliche Wertesysteme, die in unterschiedlichen Kontexten eine Rolle spielen. Wenn Sie nachher nach Hause gehen, ist Ihnen vielleicht die Freiheit nicht so wichtig, da wollen Sie eher sicher nach Hause kommen, und während Sie, wenn Sie morgen wieder ins Büro gehen und Ihr eigenes Ding durchsetzen wollen, das Projekt, das Sie sich über Nacht gerade ausgedacht haben, morgen ist wieder die Freiheit das, was bei Ihnen im Vordergrund steht. Und mich interessiert, wie sich sozusagen diese Werte in ständiger Veränderung befinden, wie Sie sozusagen Ihre quecksilberne Natur, nicht nur beweglich zu sein, sondern sich mit allem Möglichen amalgamieren zu können, wie Sie diese quecksilberne Natur sozusagen ausprägen. Was Sie da beschrieben haben, sind die Werte, die dahinter stehen, die sich verschieben, das sind die, die denjenigen antreiben, der da spricht und sich ausdrückt. Bei Ihnen, Frau Wehling, geht es ja auch ganz stark um die Menschen, die zuhören und dann gelenkt werden und dann vielleicht bestimmte Werte, Ideologien dadurch überhaupt erst annehmen. Und bislang, was Sie gesagt haben, das klingt nach Sprachkritik, aber Sie sind ja auch Hirnforscherin, gucken also, was bewegt sich im Gehirn, wenn bestimmte Worte gehört werden, gelesen werden. Und da haben Sie ja ganz eindrückliche Beispiele und kommen, wenn ich das richtig verstehe, zu dem Schluss, dass wir eigentlich nicht unbedingt das sagen, was wir denken, sondern eher das denken, was wir vorgesagt haben oder hören. Ja, das ist vereinfacht, ein bisschen komplizierter läuft es ab. Und zwar ist es tatsächlich so, dass Sie, und vielleicht bevor ich darauf jetzt ganz konkret eingehe, gehe ich noch einmal auf was ganz Wichtiges ein, was sich einfach so dermaßen jetzt auf dem Silbertablett serviert, nämlich der Umstand, dass Herr Sommer und ich das Wort Wert für unterschiedliche Phänomene in der Forschung benutzen. Und ich glaube, bevor wir uns darin jetzt verheddern und das Gefühl haben, wir sprechen von derselben Sache, wäre es ganz, ganz interessant, das einmal kurz aufzudröseln, denn in unserer Forschung nutzen wir politische Moral und Ideologie austauschbar. Und der Grund, dass wir Ideologie in der Regel öfter mal meiden, ist so ein bisschen, weil man da schnell immer dann so in der Ecke, so Nazi-Ideologie und so, gerade im deutschen Kontext natürlich verortet wird. Aber im Prinzip geht es bei uns immer um die Frage, welche Bewertung der Welt unterscheidet den strengen, ideologisch strengen und ideologisch fürsorglichen Menschen. Ideologische Strenge führt in ihrer Reihenform zu stark konservativer Politik und ideologisch fürsorgliches Denken führt in der Reihenform zu stark progressiver Politik. Und das ist die Ebene, auf der wir an Werte rangehen. Und das machen Sie ja mit sehr konkreten Beispielen. Genau. Können Sie eins erzählen? Ein Beispiel, jetzt, Sie hatten ja nach einem konkreten Wert gefragt, tatsächlich ist der Wert der Reinheit ein großer Wert im sogenannten Streng-Ideologiesystem. Und die Reinheit, ich greife es jetzt als Beispiel raus, weil Sie auf die Gehirnforschung auch angesprochen hatten, die wir machen, da können wir tatsächlich, haben wir jetzt Studien kürzlich abgeschlossen, da können Sie tatsächlich sehen, Sie legen einen erzkonservativen und einen erzprogressiven in Gehirnscanner, Sie geben politische Messages zum Bereich Steuern, zum Bereich Immigration, zum Bereich Sozialhilfe und nutzen metaphorische Konstrukte aus der Domäne Sauberkeit und Ekel. Zum Beispiel Sozialhilfe als eine abstoßende Idee, damit machen wir die Leute faul. Oder Immigration ist, das ist eine schmutzige Angelegenheit, da müssen wir irgendwie nochmal anders rangehen. Und Sie sehen tatsächlich, dass das konservative Gehirn absolut intensiv losfeuert, sich sofort mitdenkt, sofort mit dabei ist und ganz stark diesen Ekel simuliert, den es sprachlich wahrnimmt, und zwar signifikant stärker als das progressive Gehirn. Sprich, konservative ekeln sich lieber? Ekeln sich schneller, ekeln sich schneller, haben mehr Angst vor Krankheit und beziehen sich auch sowohl in ihrem Denken als auch in ihrem Sprechen stärker auf die Domäne der Reinheit, weil es für sie einfach ein, ich sag mal, so ein Bauchinstinkt ist. Ja? Also ein Konservativer sagt eher schnell, und wie gesagt, also erzkonservativ sprechen wir hier davon, ist schneller geekelt und im Übrigen auch, wenn sie Menschen aus der politischen Mitte nehmen und denen dann zum Beispiel, wir setzen sie in ein Laboratorium, da muss man eine Meinungsumfrage ausfüllen zum Thema Steuern und dann durch einen Lüftungsschacht machen sie schlechten Geruch in den Raum. Also es riecht irgendwie nach Fisch oder verdorben oder so, dann gehen ihnen die Leute sofort nach rechts. Und zwar bei Themen wie Steuern. Oder wenn sie die Befragung machen neben einem sogenannten Hand Sanitizer, die sind ja an den amerikanischen Unis ganz typisch, ne, wo man sich ständig desinfiziert, die Hände. Einmal neben dem Hand Sanitizer, einmal ohne Hand Sanitizer, sofort rutschen ihnen die Leute nach rechts. Das heißt, dieses Triggern von Sauberkeit tatsächlich ist ein Wert, wo die Konservativen drauf anspringen und nicht umsonst ist zum Beispiel so, wenn sie bei Konservativen ins Büro gehen versus Progressive, auch das hat man erforscht, dann herrscht die Ordnung im konservativen Büro, ja? Und bei den Progressiven ist eher mal so Hempels unterm Sofa. Ja. Also da habe ich mich gefragt, was ist Henne und was ist Ei? Räumen die Konservativen mehr auf oder macht das Aufräumen konservativ? Also ich meine die Frage durchaus ernst. Ja, nee. Also es ist eher, also in der Regel ist es so, das Grundwertegerüst, die grundlegenden sogenannten Personality Traits, also Persönlichkeitsmerkmale, die einen psychologisch umtreiben, ob man es nun merkt oder nicht, das kommt in der Regel als erstes. Das ist das, was das lernen Sie jung, das lernen Sie als Kind. Das ändert sich im Leben durch ganz viele Einflüsse. Traumata verändern die Wertehaltung, bestimmte soziale Erfahrungen und so weiter. Natürlich wird es durch die Politik dann im Erwachsenenalter auch immer wieder gefestigt. Aber Werte kommen nicht aus der Politik, sondern Werte werden auf die Politik angewandt, denn sie sind viel früher in unserer Entwicklung schon verhaftet. Stimmen Sie dem zu, Herr Sommer? Für mich ist das Schema links-rechts bzw. konservativ und progressiv für die Charakterisierung von Wertehaltungen doch zu statisch, dass Sie nicht überraschen. Ich kann es an dem Beispiel, das Sie gebracht haben, Frau Wehling, gut illustrieren. Sie haben für das konservative Wertemilieu diese Besessenheit mit der Reinlichkeit gerade sehr anschaulich uns vor Augen geführt. Daran sieht man, wie sich die Dinge ändern. Die Besessenheit mit der Reinlichkeitsidee ist zunächst einmal ein revolutionäres Konzept. Der große Reinlichkeitsfanatiker in der Politik ist nicht irgendwie Metternich oder sonst ein Reaktionärer des 19. Jahrhunderts, es ist Robespierre. Sozusagen der Tabula rasa machen will. Und wenn Sie in die Geistesgeschichte und in die Kulturgeschichte weiter zurückgehen, sehen Sie, dass revolutionäre Bewegungen ganz häufig, denken Sie an die Reformation beispielsweise, ganz häufig von diesem Reinlichkeitsfanatismus beseelt waren. Was ich damit illustrieren will, ist, dass ich es für meine eigenen Forschungen für problematisch halten würde, sozusagen solche feststehenden Milieus, Wertemilieus, links und rechts oder oben und unten oder wie auch immer, das sind natürlich auch alles Frames, klar, festzumachen, sondern was mich interessiert, sind die Übergänge. Was mich interessiert, ist, dass es eben diese Festigkeiten nicht mehr gibt. Und das sehen wir auch gerade heutzutage wieder in der politischen Gegenwart. Ich bin nicht sicher, dass wir diese gegenwärtigen populistischen Bewegungen, wie wir sie in Europa haben, mit diesem Schema konservativ oder progressiv irgendwie einfangen können. Wenn man sich jetzt anguckt, wie es mit den Wechselwählern ausgesehen hat, jetzt im Mecklenburg-Vorpommern, dann gibt es doch überraschende Bewegungen von ganz links nach ganz rechts beispielsweise. Also es wäre vermutlich, würde mich sehr interessieren, wie ein solcher Wechselwähler sich in Ihrem Gehirnscan darstellen würde, also welche Milieus wie angesprochen würden. Ganz offensichtlich ist hier sehr vieles in Bewegung. Ja, und da muss ich sagen, unsere Forschung unterscheidet sich ein bisschen von dem Generellen, was heutzutage gerade so in der Ideologieforschung passiert. Und da ist es tatsächlich so, dass man davon ausgeht, es gibt ganz rechts, es gibt ganz links. Das alles ist auf so einer Art Skala messbar und die Mitte ist irgendwie immer so für alles ein bisschen dafür und dagegen. Das ist so eine typische Haltung in der Ideologieforschung. Oder die Idee, dass die Mitte, und mit der Mitte meine ich genau diese Wechselwähler, aber auch moderate Konservative, moderate Progressive, Independents, eine ganze Reihe von Menschen. Andere Ideologieforscher sagen, ach, die haben gar keine Werte. Das ist ein ideologisches Vakuum. Und tatsächlich ist unsere Forschung sticht dadurch heraus aus dieser Gruppe und meines Erachtens durchaus zu Recht, dass wir sagen, nein, es ist so, das strenge und fürsorgliche Ideologiemodell sind zwei Ideologiemodelle, die unser Verhalten politisch und anderswo anleiten. Und es gibt Menschen, die beide Modelle nutzen in ihrem Alltag und je nachdem, welches sie in ihnen antriggern, eher nach rechts oder eher nach links gehen. Sprich, wir nennen das Biconceptuals, also sich zweier Modelle bediente Bürger. Und es ist dann eben so, in dem Moment, wo ich ihnen in einer Debatte so richtig strenge erzkonservative Frames anfütter und sie sind ein Biconceptual, würden sie tatsächlich eher rüber ins Konservative kommen. Das haben wir auch erforscht und haben so, also für Amerika, Kanada, China und auch europäische Länder inklusive Deutschland halt gesehen, dass ungefähr 30% der Bevölkerung Biconceptual sind. Das heißt, beide Modelle über einen bestimmten Schnittpunkt sozusagen für sich vereinnahmen gedanklich, da ganz doll drauf anspringen und einfach ideologisch ganz flexibel sind. Und tatsächlich ist machen? Haben Sie dann ein Beispiel einfach? Was erzählen Sie den Leuten und dann kippen die plötzlich in die eine oder andere Richtung? Genau, also was wir sehen ist, dass wir nehmen uns dann eine Gruppe von Menschen, setzen die ins Experiment rein und haben da ein Drittel ganz erzstrenge, ein Drittel erzfürsorgliche und ein Drittel bei Conceptuals. Und dann geben wir ihnen Framings zum Thema Immigration zum Beispiel. Und machen es einmal begreifbar als eine Frage der Strenge. Also strenge Ideologie hat unter anderem die Idee, dass es richtige und falsche Dinge gibt, die universell gelten und nicht immer subjektiv irgendwie geformt sind und so weiter. Das heißt, wir frame Immigration einmal aus diesem eher strengen Modell heraus und dann einmal aus dem fürsorglichen. Das wäre dann sowas wie Empathie, Miteinander, Menschen geben, was sie brauchen versus Menschen geben, was sie sich selber verdienen im sozialdarwinistischen Miteinander. So. Und dann sehen Sie, dass die Erzfürsorglichen bewegen sich null. Die Erz streng auch nicht und die gesamten Biconceptuals in der Mitte gehen ihnen sofort wie in einer Wellenbewegung nach links und nach rechts, je nachdem, welches Framing sie nehmen. Aber interessanterweise, und das ist aus meiner Sicht eigentlich der wichtigste Merkpunkt aus dieser Forschung, ne, ist es ja so, in der politischen Debatte denken Akteure und Kommunikationsmanager und so weiter oft, naja, wir holen uns mehr Stimmen aus der Mitte, indem wir uns an den Gegner annähern, rhetorisch und vielleicht auch in der Aufstellung. Das ist genau falsch rum, weil dann aktivieren sie genau das Modell, das nicht ihres ist. Und dann ist die Kopie immer schlechter als das Original. Ja, wenn ich jetzt kurz einhaken darf, ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch, auf das ich Sie gerne noch ansprechen würde, dass Sie sagen, wenn man bloß im Modus der Negation ist, das heißt, wenn ich bloß die Metaphorik oder das Framing aufnehme, das die Gegner haben und ein Nein oder ein Nicht-So davor setze, dass ich dann diese Metapher aufgreife und damit sozusagen dem Gegner, den ich eigentlich verneinen will, in die Hand spiele. Ist das denn wirklich so plausibel? Also ich habe dann unmittelbar gedacht an diesen noch überall sichtbaren Kleber Atomkraft, nein danke, mit diesem sehr starken Begriff der Atomlobby, wie vielleicht Gegner sagen würden. Da wird von den Gegnern der Atomkraft oder der Kernenergie ein Begriff aufgegriffen und umgeprägt mit diesem nein danke und zeigt gerade, dass diese Kodierung durchaus umkehrbar ist. Also wie gesagt, ich würde behaupten, Negation reicht eigentlich mit diesem eleganten Spruch, nein danke, um den Befürwortern dieser Energieform den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Ich glaube, in dem Fall lag es am Rhythmus. Möglicherweise. Atomenergie holpert dann. Und Atomkraft, nein danke. Das, ja, aber eben, ne? Kraft, die ja sozusagen drin ist, das ist ja sehr... Ja, aber also die Atomlobby hat ja immer versucht, den Begriff Atom zu vermeiden. Die haben ja, wie Sie gesagt haben, Kernenergie gesagt. Ja, insofern ist das Reizwort schon drin. Und mit der richtigen Melodie. Atomkraft denkt man halt sofort auch an Atomkraftwerk. Also Atomkraftwerk ist auch, glaube ich, schnell mitgedacht. Aber ich kann ihn tatsächlich an der Stelle wieder mit einem Gehirnscan aufwarten, auch wenn ich die Skepsis natürlich spüre. Aber tatsächlich haben wir genau zu dieser Frame-Legierung uns das nämlich angeguckt. Und tatsächlich, wenn Sie da jetzt drin liegen im Scanner und ich gebe Ihnen den Satz, Sie denken jetzt nicht an Zimt, ne? Dann simuliert Ihr Gehirn den Geruch von Zimt, ist ja ein starkes Geruchserfahrung. Das heißt, tatsächlich ist so, das Gehirn ignoriert das Nein und zwar zunächst. Aber das immer nur zunächst. Und danach adjustiert es natürlich schon, weil da muss man ja irgendwie das noch weiter behandeln gedanklich. Also eine Sache ist halt mit dieser Frame-Negierung. Also ich finde das eigentlich auch ein bisschen schlecht gewählten Begriff manchmal, weil ich finde, es reduziert es so auf das Negieren. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir ganz viele Mittel der rhetorischen Distanzierung nutzen, um Sachen als das meine ich gar nicht zu markieren. Mhm. Zum Beispiel der sogenannte Islamische Staat. Ne? Oder die vermeintlichen Gotteskrieger. Und das sind genau wie die Verneinung, haben auch solche rhetorischen Distanzierungen genau den Effekt, dass wir den Frame aktivieren und propagieren. Ich finde an dem Buch ganz spannend, es schildert ja sehr neutral, wie diese Effekte funktionieren. Herr Dirksen, wie ging Ihnen das? Haben Sie das gelesen als ein Buch für Politiker, die demagogisches Potenzial ausbauen wollen oder für Bürger, die nicht mehr so oft reinfallen wollen? Das war tatsächlich Letzteres, weil das Buch kommt ja in die Öffentlichkeit und kann gekauft werden. Und was ich wirklich gut fand, war, dass die ersten Abschnitte sozusagen das hirnphysiologische Faktum erläutert haben. Das ist sehr luzide und plausibel gemacht. Und dass dann das sozusagen angewandt wird auf Begriffe. Im Prinzip hätte man die Kritik der Begriffe, was zum Beispiel den Bereich Steuer angeht, genauso gut in der alten ideologiekritischen Schule der Frankfurter Schule machen können. Das wäre auch möglich gewesen. Für mich war es interessanter, das sozusagen in Verknüpfung mit Hirnphysiologie zu sehen. Das hat mich wirklich fasziniert und das macht das Ganze noch mal plausibler. Im Grunde genommen wissen wir ja seit Wittgenstein, dieser berühmte Satz, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, dass die Sprache ganz entscheidend ist für das, was wir tun und was wir lassen. Und ich muss gestehen, dass gerade wir ja bei der Zeitung jeden Tag aufs Neue damit konfrontiert sind, Wörter zu finden. Und es ist ja bekannt, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ein Think Tank ist, der sich das zum Ziel gesetzt hat, solche Frames zu setzen, die positive Besetzung von Steuererleichterungen und solchen Sachen. Und ich habe mich tatsächlich dabei hin und wieder selbst erwischt, wie ich in Denkfiguren gedacht habe, die da vorgedacht waren. Und dann merkt man dann unter Umständen beim Ergebnis, das passt doch gar nicht zu meinen politischen Überzeugungen, ne? Man kommt auch ganz schwer raus. Und das ist nämlich tatsächlich immer ein Stück weit so, dass natürlich die Sprache vorgibt, was man entscheidet und auch denkt politisch. Und wenn Sie dann zum Beispiel Studienteilnehmer fragen, wie haben Sie eigentlich gerade entschieden, dann kann das keiner mehr benennen. Das heißt, diesen Level an Reflexion, den Sie jetzt gerade berichtet haben, der findet dann schon oftmals gar nicht mehr statt. Und über diese Wechselwirkung zwischen Denken, Sprechen und ja, wie das Gehirn funktioniert, ohne dass wir es vielleicht bemerken, hat Elisabeth Wehling das Buch geschrieben, Politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Mit auf unserem Podium sitzt Jens Dirksen auch, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und ebenfalls hier in der Lesart von Deutschlandradio Kultur der Philosoph Andreas Urs Sommer. Und sein Buch heißt Werte, warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt. Ich möchte mal mit der Nachbemerkung Ihres Buches anfangen. Da hauen Sie nämlich so richtig auf den Topf. Da sagen Sie, Sie hatten eigentlich vor, mit den Werten so richtig aufzuräumen, mit diesen, und jetzt zitiere ich, nichtswürdigen Ausgeburten einer auf ihren frivolen Moralismus stolzen Gegenwart, die nichts lieber tut, als sich im Morast ihrer angeblich unbedingten Moral zu suhlen. Da hören Sie, dass das ein Nietzsche-Kenner ist. Ja, und Sie reden auch vom Krebsgeschwür des Wertgeredes. Bevor Sie uns erklären, warum Sie das dann doch nicht getan haben, was hat Sie denn so zornig gemacht, wenn Sie an Werte gedacht haben? Es hat mich zornig gemacht, dass immerzu und auf jeder möglichen Ebene, auf jeder möglichen Bühne die Werte so vorangetragen werden, als wären sie heiligste Monstranzen, als wenn man Wert im Mund führt, eigentlich alles gesagt, alles erklärt und wäre jetzt Widerspruch unmöglich. Das Skurrile bei der ganzen Angelegenheit ist, dass eben ganz viele Leute mit ganz vielen Werten und ganz vielen Monstranzen unterwegs sind. Herr Dirksen hat vorhin ja schon erwähnt, dass Werte die Tendenz haben, im Plural vorzukommen. Das heißt, alle Versuche aus einem Wert alle anderen abzuleiten, bisher zumindest in der Philosophie kläglich gescheitert sind. Ich habe also einen großen Zorn verspürt, weil ich es aus, wenn Sie so wollen, ideologiekritischen Gründen eigentlich eine Verlogenheit fand, dass überall von Werten die Rede ist. Man kann sich in Erinnerung rufen, begriffsgeschichtlich, dass Werte erst seit dem 19. Jahrhundert unabhängig von irgendeinem Gegenstand, dem Wert zugeschrieben wird, überhaupt vorkommen. Also Werte tauchen historisch mit dieser Begrifflichkeit in dem Augenblick auf, wo feste, unbedingte, metaphysisch oder religiös fundierte Moralen ihre Gültigkeit verloren haben. Und also Gott war tot und dann brauchten wir Werte. Gott war tot, wenn Sie wieder bei Nietzsche sein wollen. Und es findet eine Pluralisierung von Moral statt. Beziehungsweise durch die Französische Revolution sind ja Werte gesetzt worden, die eben jenseits der Kirche stattfanden. In der Tat, das charakterisiert, wenn Sie so wollen, das Projekt der neuzeitlichen europäischen Entwicklung insgesamt, wenn Sie davon Projekt reden wollen, dass eben versucht wird, den Menschen auf seine eigenen Füße zu stellen, dass der Mensch für sich selbst verantwortlich wird, unabhängig von einer transzendenten Ordnung. Da gibt es dann verschiedene Versuche, dann doch zum Beispiel die Natur einzuführen als eine Instanz, die letzte Orientierung gibt. Aber im 19. Jahrhundert sind all diese Versuche parallel da. Es gibt natürlich noch eine starke religiöse Fraktion oder viele religiöse Fraktionen, aber es gibt die säkularen Begründungen von Moral oder von Ethik und es gibt alle möglichen konfligierenden Ausprägungen. Und in dem Augenblick fängt man an, von Werten an sich zu reden und dann gibt es Versuche, diese Werte dann zu letzten Bezugsgrößen zu machen. Die Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bemüht sich da und auch da kann ich nicht sehen, dass diese Bemühungen zu längerfristigem Erfolg geführt hätten. Letzte Werte kommen jeweils nur in den Systemen einzelner Philosophen vor, aber nicht in den Lebensrealitäten der Menschen oder dann nur in individuellen oder gruppenbezogenen Lebensrealitäten. Springen wir also doch da mal hin, in die Gegenwart und in das individuelle Leben. Ich habe gerade gestern, weil ich beim Lesen Ihres Buches immer mehr merkte, wie wenig ich eigentlich weiß, was Werte sind, habe ich mal so meine Nachbarn gefragt. Da kam als Wert Toleranz, Menschenwürde, das passt vielleicht noch zusammen, du sollst nicht töten, ist schon eigentlich mehr eine Regel. Es kam aber auch solche Sachen wie Pünktlichkeit, dann wieder die Gleichberechtigung. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, wir wissen es eigentlich so gar nicht. Was ist denn eigentlich ein Wert? Das ist genau das Problem. Also ich glaube, Ihre Nachbarn haben Ihnen hier ein sehr repräsentatives Bild gegeben. Das sehen Sie, wenn Sie diesen Begriff der Werte benutzen, treffen Sie Dinge auf ganz unterschiedlichsten Ebenen an. Da gibt es Lebensregeln, da gibt es Maximen, da gibt es Gesetze, wie immer die dann begründet sein sollen. Also du sollst nicht töten, ist bekanntlich schon im Alten Testament und in anderen Kulturen eine Grundregel für das menschliche Zusammenleben, die in unterschiedlicher Weise ausgelegt werden kann. Ist das jetzt ein Wert oder ist das eine Direktive, um menschliches Zusammenleben überhaupt möglich zu machen? Ist es ein Gesetz, weil es in irgendeinem Gesetzbuch steht, weil es im Strafgesetzbuch steht und wir uns deswegen dran halten müssen? Ist es also positiv gesetztes Recht? Fragen über Fragen. Ja, Sie stellen immer mehr Fragen. Ich wollte eine Antwort von Ihnen. Genau. Nein, das ist eben der Punkt. Die Philosophen geben nicht wirklich die Antworten. Die Philosophen stellen die Fragen. Das ist auch das, was ich bei diesem Büchlein machen wollte. Also ich bin mit diesem Zorn an das Thema rangegangen und habe gedacht, naja gut, dann machen wir mal ein Seminar drüber und schauen mal, was die lieben Kolleginnen und Kollegen so zum Thema geschrieben haben in den letzten paar hundert Jahren. Und in der Beschäftigung mit dem Thema und im Gespräch mit den Studierenden haben wir feststellen müssen, dass das, was da geschrieben worden ist, nicht so richtig befriedigt. Ich bin aber im Laufe der Beschäftigung von diesem Zorn, den Sie aus meinem Nachwort zitiert haben, mehr und mehr abgekommen, deswegen, weil ich die Werte doch für kommunikativ sehr nützlich halte. Ich habe dann gesagt, ich verstehe Werte als regulative Fiktionen. Nichts, was es an sich gibt, sondern etwas, was wir geschaffen haben, fingiert haben, was gemacht ist von uns. Was aber unser Leben, sei es als Individuum, sei es als Gruppe, sei es als Gesellschaft, was immer das sein mag, reguliert. Und entsprechend können Sie auf ganz unterschiedlichen Ebenen solche regulativen Fiktionen haben, die eben regeln sollen, was in Ihrem Leben, im Leben der Gruppe oder im Leben der Gesamtmenschheit womöglich zählt. Und dieser Zorn aus dem Nachwort erinnert mich an meine, ich sag mal, Überraschung oft, wenn ich mit politischen Parteien das erstmal mich zusammensetze und mit ihnen darüber spreche, dass Werte wichtig sind in der Politik. Denn tatsächlich ist es natürlich so, dass die Bewertung aus der ideologischen Perspektive heraus für die Politik unabdingbar ist. Daraus entstehen unterschiedliche Bewertungen der Realität, unterschiedliche Handlungsvorschläge und entsprechend sollte man es bestenfalls auch kommunizieren können. Aber diese Fähigkeit besteht oftmals im ersten Moment gar nicht. Und dann gebe ich vielleicht irgendwo mal einen Vortrag und sage, es ist ganz wichtig, auch die Werte wieder zu benennen und sich die selber deutlich zu machen und machen Sie sich ehrlich, wo kommen Sie her, was ist denn Ihr moralisches Bauchgefühl, was meinen Sie denn, wie wir miteinander sollten und so. Und dann als nächstes kommt dann ein Interview mit dem Titel, wir sind die Partei der Werte. Oder es kommt, ja, wir stehen für Freiheit, ist doch klar. Und dann sage ich, ja, dann schauen Sie mal bei all den anderen Parteien rein, wofür die stehen, nämlich auch für Freiheit. Das heißt Freiheit, und das hat der Sozialwissenschaftler Galley in den frühen 60ern in Großbritannien einmal sehr gut erforscht und hat damit auch so ein bisschen die Grundlage für die Kognitionsforschung in dem Bereich gelegt, die sogenannten Contested Concepts oder auch Essentially Contested Concepts, also Begriffe, die im Kern strittig sind, wie Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Demokratie, das heißt alle Dinge, bei denen alle erstmal unterschreiben. Nee, gar nicht alle erstmal unterschreiben, sondern anerkennen, dass alle ideologisch ausgewertet werden, je nachdem, wer man vom moralischen Bauchgefühl im Leben so ist. Also Beispiel, was ist Freiheit? Freiheit kann bedeuten Freiheit von Regulierung, um sich maximal im freien Markt zu behaupten, oder Freiheit von Schaden durch ungesunde Produkte, sprich Regulierung und Verbraucherschutz. Gleichheit kann bedeuten die gleiche Chance, sich selber für sich einzusetzen, möglichst wenig komische Eingriffe durch die Regierung, durch den Staat, möglichst alle so ein bisschen auf die Plätze fertig los, weil das ist gleich. Oder zu sagen, naja, aufgrund bestimmter systemischer Kausalitäten bedeutet Gleichheit, manchen Menschen Dinge zu geben, die andere nicht haben, oder ihnen zu geben, was sie brauchen, um sich möglichst gut zu entwickeln. Insofern bin ich ganz bei Herrn Sommer, wenn man Zorn darüber verspürt, dass Menschen davon ausgehen, dass Freiheit und Gerechtigkeit und auch Mut und solche Geschichten Werte an und für sich sind, da unterschreibe ich Ihnen sofort, sind Sie nicht. Aber deswegen ist es ja gerade so wichtig, in der politischen Auseinandersetzung auf die Ebene runterzukommen, endlich mal, auf der es wirklich um die unterschiedliche Bewertung geht. Genau das meinte ich, aber es wird dann unterschiedlich ausgelegt. Die Konsequenzen aus dem Wert sind völlig unterschiedliche, aber ich glaube trotzdem, jeder würde es erst einmal unterschreiben, weil keiner sagen würde, ich bin gegen Freiheit, ich bin gegen Gleichheit. Herr Dirksen, ich hatte manchmal den Eindruck beim Lesen des Buches von Herrn Sommer, Werte taugen auch einfach sehr gut dazu, politische Forderungen durchzusetzen, für die mir eigentlich die Argumente fehlen, indem ich mit der großen Freiheit komme und in Wirklichkeit meinen eigenen Nutzen meine, indem das ich... Das ist dann sozusagen säkularisierte Theologie, indem ich mir die Letztbegründung erspare, das ist schon klar. Aber ich, also was ich viel entscheidender finde, Herr Sommer macht auch darauf aufmerksam, wir kommen gar nicht durchs Leben ohne Werte, weil wir ja täglich bewerten und dafür auch irgendwelche Maßstäbe haben. Das Entscheidende ist, sich diese Werte bewusst zu machen. Und es gibt nichts Besseres, als darüber zu reden, das ist schon klar. Mir ist nur in den letzten Monaten sehr deutlich geworden, man fängt spätestens an, über die eigenen Werte nachzudenken, wenn sie angegriffen werden. Ich glaube, das, was wir so pauschal mit IS und Islamismus kennzeichnen, ist ein Prüfstein, an dem wir tatsächlich auch festmachen sollten, was denn unsere Grundwerte sind, die wir natürlich auch verteidigen müssen. Da müssen Sie, Herr Sommer, jetzt eigentlich widersprechen, oder? Dass es solche Grundwerte gibt, die so fest dastehen? Ich sage nur, die Werte sind nichts, was es für immer gibt, was es absolut gibt, sondern sie sind verhandelbar in dem Sinne, dass ich gerade in dem Augenblick, wo ich durch andere Werte herausgefordert werde, Herr Dirksen hat jetzt ein extremes Beispiel genommen, mir darüber Klarheit verschaffen muss, wo ich stehe und was ich will und was meine Gruppe will, genauso wie Frau Wehling das vorhin auch dargestellt hat. Also es ist nicht so, dass diese Werte an sich irgendwie da sind, sondern sie werden sozusagen gerade dadurch profiliert, dass ich in der Auseinandersetzung bin. Entsprechend muss man es für das politische Geschäft in diesem Land auch gar nicht bedauern, dass jetzt zum Beispiel etwa Rechtspopulisten starken Zulauf haben, weil solche Bewegungen einen dazu zwingen, das sage ich jetzt als Schweizer, der seit 20 Jahren eine SVP in dem Land hat, also eine rechtspopulistische Partei in dem Land hat, die, was immer man über diese Partei sagen will, das politische Geschäft in erstaunlicher Weise neu belebt hat, auch in erstaunlicher Weise radikalisiert hat, das ist das eine, aber auch dazu gezwungen hat, über die Dinge zu reden und darüber zu reden, was denn das eigene ist, das man verteidigen will. Also erst in dem Augenblick, wo ich sozusagen starke Gegenoptionen sehe, wo ich sehe, dass man auch völlig anders leben kann, dass man sein Leben völlig anders orientieren kann, erst in dem Augenblick bin ich herausgefordert, mich zu positionieren. Und da würde ich sagen, wir sind eben perspektivische Wesen, was Sie vorhin mit dem Bauchgefühl geschildert haben. Also wir sind zu unseren Perspektiven gezwungen. Sie sehen auf uns hier vorne, wir sehen auf Sie, das gilt genauso fürs Leben insgesamt. Sie wechseln aber auch ständig und das ist auch ganz wichtig, die Perspektiven sind nicht ein für alle Mal feststehend, sondern Sie wechseln ständig die Perspektiven, Sie drehen Ihren Kopf, Sie tun das aber auch geistig, Sie tun es emotional, also Sie ändern ständig Ihre Bewertung und das ist der letzte Punkt, den ich anfügen will. Ich würde nicht behaupten, es gibt keine Werte, sondern ich würde sagen, Menschen sind, wie übrigens andere Lebewesen auch, bewertende Wesen, bewerten ständig Sachverhalte. Wir blenden Dinge aus, wir blenden Dinge ein. Also bewertende Wesen sind wir alle. Ich habe auch Ihr Buch gelesen als voller Freude erfüllt darüber, dass es eigentlich immer mehr Werte gibt, dass der Wertepluralismus immer weiter wächst. Jetzt haben Sie aber ganz am Anfang schon das Extrembeispiel genannt und da haben Sie auch das Wort Wert benutzt, des Islamismus. Ein Wert, der quasi unseren Werten entgegenkommt und uns dazu zwingt, uns über unsere eigenen Werte nochmal zu vergewissern. Es ist ein Wertesystem, Entschuldigung. Es ist nicht nur ein Wert. Es ist nicht nur ein Wert, das ist richtig. Sprengt das dann doch die Grenzen Ihrer Freude über Wertepluralismus? Das Problem fängt natürlich da an, wo das Wertesystem, mit dem wir konfrontiert sind, jede Form von Pluralität ablehnt. Also sozusagen auf die Vernichtung von Pluralität, von Wertepluralität ausgerichtet ist. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, sozusagen in der Gedankenfigur der klassischen Metaphysik, die sagte Bonum durch Malum, also das Gute durch das Übel. Die Übel in der Welt sind nur dazu da, um das Gute hervorzubringen. So hat die abendländische Philosophie sehr lange gedacht. Wir sind heute sehr skeptisch geworden, was dieses Argument angeht. Also das werde ich auch nicht bringen. Ich würde nicht sagen, wir brauchen den IS oder den islamistischen Terrorismus oder Rechtsradikale oder was immer, um uns möglichst plural gerieren zu können, sondern ich würde die Grenze für mich persönlich, aber das ist natürlich meine eigene Wertentscheidung, Sie sehen das, die Grenze ziehe ich da, wo das entgegengesetzte Wertsystem jede andere Form von Werten ablehnt und mit Feuer und Schwert zu vernichten versucht. Gibt es vielleicht doch an einzelnen Punkten Werte, wo Sie sagen, die sind eigentlich bewusst erdacht worden und da steht die Menschheit auch zu und damit sind sie dann eben doch universell, die Menschenrechte beispielsweise? Ja, bei den Menschenrechten stellt sich die Frage in besonderer Dringlichkeit, das ist klar. Es ist offensichtlich so, dass für die Mehrzahl der Bewohner dieses Planeten die Menschenrechte etwas sind, was sie in ihr Wertesystem einbauen wollen. Wir haben bei den Menschenrechten spezielle Probleme durch die Entwicklung. Sie wissen, dass wir da von 3 Generationen mittlerweile schon von Menschenrechten sprechen, die sich nur sehr schwer alle auf den Ursprungskatalog zurückführen lassen. Also auch hier haben wir eine Bewegung, eine Evolution, die mir den Universalismus in einem metaphysischen Sinne auch an der Stelle problematisch erscheinen lassen. Also ich betone in einem metaphysischen Sinne, dass wir die Menschenrechte für etwas für uns Unhintergehbares halten. Das scheint mir absolut richtig, wobei natürlich dann gleich der Einwand kommt, ja, warum den Menschen? Warum fokussieren wir so auf Menschen? Warum sollen zum Beispiel andere Lebewesen von den Rechten ausgenommen werden, die wir Angehörigen der Gattung Homo sapiens zusprechen? Sie wissen vielleicht, dass es da große Diskussionen darüber gibt, andere Primaten, denen ebenfalls die Rechte zuzubilligen, die wir Menschen zubilligen. Wieso sollten wir Gorillas in Zoos halten dürfen? Oder wieso sollten wir mit Schimpansen Experimente machen dürfen? Und da sehen Sie schon, dass dieser Universalismus ein möglicherweise auch da problematischer ist. Wo fangen Sie dann an? Wo hören Sie auf? Wobei es ja tatsächlich dann wieder so ist, dass einige Menschen meinen, dass man diese Menschenrechte auf Tiere erweitern sollte, weil genau, man eben genau davon ausgeht, dass man nicht eine naturgegebene Hierarchie hat, in der Mensch über Natur steht. Und das ist also die Idee, dass es eine naturgegebene Hierarchie gibt in der Welt, die gut nach oben stellt und schlecht nach unten, sei das der Mensch über der Natur, Christen über Nicht-Christen, Männer über Frauen, Weiß über Nicht-Weißen, Reiche über Nicht-Reiche und so weiter. Das ist tatsächlich ein Wert im strengen Ideologiesystem, wie wir ihn erforschen. Und den sehen Sie ganz stark jetzt in der Trump-Kampagne, den sehen Sie bei ISIS, den sehen Sie bei der AfD, den sehen Sie natürlich an vieler Stelle, haben Sie auch in der Hitler-Propaganda und Politik natürlich gesehen. Das heißt, dieser immer wiederkehrende Wert dieses Ideologiemodells ist aber tatsächlich nicht von allen Menschen geteilt, sondern es gibt Menschen, die das ganz anders sehen und sagen, ja, Menschenrechte auch für Tiere, es gibt die Bewegung des veganen Lebens und so weiter. Da würde ich schon sagen, das gibt unterschiedliche Ausrichtungen da. Ich finde das Beispiel der Menschenrechte deswegen so spannend, weil sich da die Menschheit ja wirklich hingesetzt hat, die formuliert hat und das eine bewusste Sache war, obwohl wir sie für so universell halten. Bei sehr vielen anderen Werten, die da kommen und gehen, bemerken wir das gar nicht so richtig. Und da müssen wir nicht so furchtbar weit zurück, irgendwie in den 50er Jahren, irgendwie die guten Familienwerte. Da würden wir heute sagen, die haben aber mit unseren Werten der Gleichberechtigung nicht so richtig viel zu tun. Das heißt, das ist innerhalb einer Lebensspanne. Frau Wehling, wie erklären Sie sich, dass wir Dinge regelmäßig komplett neu erfinden, wirklich radikal anders erfinden, ohne zu merken, dass wir es tun. Tun wir gar nicht. Tun wir nicht. Das ist der Trick bei der Sache, tun wir gar nicht. Sondern es ist tatsächlich so, zum Beispiel die Modelle, die wir sehen, die wir heute sehen in der politischen Landschaft und übrigens auch die Werteforschung ist zwar unter anderem auf die Politik bezogen, aber auch bezogen darauf, wie lebt man in einer religiösen Gemeinschaft miteinander, zum Beispiel den progressiven Islam und den konservativen Islam, das progressive Christentum und das konservative Christentum. Das heißt, die Werteforschung ist in all diesen Bereichen. Dieselben Wertemuster ziehen sich durch diese sozialen Domänen hindurch und managen die Interaktion, die sie da finden bei bestimmten Gruppen und aber auch durch die Geschichte. Da können Sie bis zur frühesten Zeit der Menschheitsgeschichte zurückblicken und sehen wiederkehrende Werte wie zum Beispiel absolute Autorität, Hierarchie, Gehorsam, Pünktlichkeit, Sauberkeit. Vorhin habe ich über Pünktlichkeit geschmunzelt, das ist tatsächlich eine Idee aus dem konservativen System. Das heißt, oder auch Werte wie Empathie miteinander, die im Übrigen auch nicht von uns erdacht werden, sondern uns neuronal, biologisch mit auf den Weg gegeben werden. Jeder Säugling bei der Geburt hat sogenannte Spiegelneuronen, die spiegeln, was man bei anderen beobachtet und das ist die Grundlage von Empathie, menschlichem Mitdenken, Mitempfinden, Kooperation. Das ist ein Wert, der wird dann ganz besonders hochgehalten in der fürsorglichen Ideologie und genauso ist das miteinander ringen. Wer ist stärker? Wer hat mehr Kraft? Sozusagen das Körperliche sich testen und austesten gegenseitig und natürlich sogar tatsächlich physische Stärken, was dann metaphorisch wiederum übertragen wird über sozial-darwinistische Narrativen auf die Gemeinschaft, auf die abstrakten Formen des Miteinanders. Auch das ist naturgegeben. Das heißt, es ist nicht so, dass die Menschheit alle paar Jahre ihre Werte neu erfindet, sondern dass tatsächlich eine Kontinuität zu beobachten ist. Herr Sommer, bei Ihnen lese ich, glaube ich, wörtlich, Werte sind gemacht. Da brauche ich dann ja doch einen handelnden Menschen, oder? Ein handelnden Menschen, aber dieser handelnde Mensch ist nie einer, der bloß auf dem Reißbrett jetzt mal etwas konstruiert, sondern ist sozusagen der ganze Mensch, der handelt, der eben nicht nur ein verkopftes, hyperrationales Wesen ist, sondern er bringt in erster Linie dieser Mensch seine Bedürfnisse in die Werte hinein. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass wir tatsächlich eine solche Wertekontinuität in der Menschheitsgeschichte seit jeher haben. Was mich eben eher interessiert, sind die Wandelprozesse, die wir feststellen können und sich die Dinge immer wieder mal neu arrangieren, auch in bestimmten politischen Situationen. Also natürlich ist die Deklaration der Menschenrechte eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg und eine Antwort auf den Kolonialismus. Was mir interessant scheint, ist tatsächlich, dass wir eine solche Wertbewegung immer wieder auch an uns selber beobachten können. Wir können es beobachten, wenn wir historisch schauen, wir können es aber auch an uns selber beobachten, dass eben je nach den Bedürfnissen, die wir haben, wir andere Werte, in Anführungszeichen, machen, andere Werte in den Vordergrund spielen. Erzählen Sie mal, wo waren Sie denn über sich selber sehr überrascht, was Sie plötzlich als Wert empfunden haben? Ja, eben, also wenn man sich vorstellt, wie man sich verliebt und dann plötzlich die Liebe der einzige und alles bestimmende Wert ist und sie vergessen alles andere, sie vergessen, dass sie eigentlich ins Büro gehen sollen, sie vergessen, dass sie noch Seminararbeiten zu korrigieren haben, sie vergessen, dass sie eigentlich ihrer Tante versprochen haben, mit ihr Kaffee trinken zu gehen, sie vergessen schlicht alles und das kann sich aber dann sehr schnell wieder ändern, zum Beispiel wenn sie unglücklich verliebt sind, dann tritt das womöglich in den Hintergrund, dann treten andere Werte, nämlich die man sich dann rational verordnet, wieder stärker in den Vordergrund. Aber Sie sehen, dass der ganze Mensch da involviert ist und dass wir nicht sagen können, naja, okay, wir setzen uns jetzt mal hin, wir haben die und die rational festgestellten Bedürfnisse und dann machen wir mal eine Liste und an der arbeiten wir uns dann ab, sei es als Individuen, sei es als Gruppen. Trotzdem würde doch auch jemand, der nicht verliebt ist, voll und ganz anerkennen, dass Liebe ein großer, wichtiger Wert ist. Ich merke schon hier, Frau Wehling und Herr Sommer teilen meine Verwunderung nicht so ganz. Herr Dirksen, vielleicht sind Sie ja wenigstens meiner Meinung, dass ich das so erstaunlich finde, dass wir zum Beispiel, ich habe die Familienpolitik genannt, die Familienwerte in den 50ern so komplett andere Werte hatten als heute. Das finde ich ist schon was anderes, als ich bin jetzt gerade verliebt oder nicht verliebt. Wir würden doch diese Werte heute komplett ablehnen. Sind Sie auch genauso wenig verwundert wie die anderen beiden? Naja, komplett ablehnen ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber ich glaube, dass die 68er, die losgezogen sind, um das politische System zu verändern, im Wesentlichen einen Wandel der gelebten Alltagswerte bewirkt haben. Sie haben nicht das politische System verändert, aber die Werteordnung der Gesellschaft, die praktizierte. Ich glaube, dass tatsächlich zum Beispiel das, was Oskar Lafontaine mal verächtlich als preußische Sekundärtugenden bezeichnet hat, da ist eine sehr viel größere Gelassenheit in die Gesellschaft eingekehrt. Und daran habe ich gerade denken müssen, als Frau Wehling das sagte mit dem rigiden System. Das ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit, auch mit Werten in einer gewissen Gelassenheit umgehen zu können. Das wäre ja was. Mit Gelassenheit, mit Werten umgehen. Wie mit Werten und Worten Politik gemacht wird, darüber haben wir heute gesprochen in der Lesart. Ich danke Ihnen hier auf dem Podium. Jens Dirksen, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ja, wir haben über Werte gesprochen, über Worte, über das Framing, wie Worte politische Meinungen vielleicht beeinflussen und ausdrücken können. Haben Sie sich eine kleine Liste beim Lesen der Bücher gemacht an Begriffen und Metaphern, die Sie besser nicht mehr benutzen wollen? Ich musste mir keine Liste machen, die haben sich sofort in mein Gehirn gefräst, muss ich gestehen. Und ich habe dann auch angefangen, in der täglichen Redaktionskonferenz zu missionieren. Geben Sie uns eine Kostprobe. Das mit den Steueroasen, mit Steuerschlupflöchern, das ist wirklich was, was jeden Tag vorkommt. Und da haben Sie schon was bewirkt, Frau Wehling. Vielen Dank, Herr Dirksen. Andreas Urs Sommer, Philosoph, ebenfalls hier auf dem Podium der Lesart. Sein Buch heißt Werte, warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt. Erschienen ist es im Metzler Verlag. Jetzt weiß ich schon, es ist ein bisschen zugespitzt, dieser Titel. Trotzdem, an welchen Wert glauben Sie, obwohl es ihn gar nicht gibt? Ich würde an den Wert glauben der wertedistanzierenden Reflexion. Also, dass wir uns... Und das ist genau das Geschäft, das, denke ich, sowohl die von Frau Wehling vertretene kritische Linguistik als auch die von mir vertretene Philosophie sich zu eigen machen. Wir sollten uns in ein reflektiertes und durchaus aber eben auch gelassenes Verhältnis zu den Werten setzen. Wir sollten versuchen, uns immer wieder klar zu werden, was uns motiviert in dem, was wir tun, dass diese Dinge sich verändern. Und da stellen wir fest, naja, vielleicht ist es auch sinnvoll, bestimmte Dinge zu steuern. Ich habe diese Reflexionsarbeit auch als eine Arbeit verstehen wollen, die Dinge ein wenig aus den Angeln hebt oder aus der Kraft setzt, die ebenso selbstverständlich sind, dass wir diesen Routinen entgehen. Und ich denke, dass kritische Wissenschaft in der einen oder anderen Ausprägung dazu einen ganz wesentlichen Beitrag leistet. Und die Philosophie hat eben auch immer die Aufgabe, die Fragen zu stellen, nicht die Antworten zu geben. Vielen Dank, Herr Sommer, für diese Fragen. Und ebenfalls bei uns Elisabeth Wehling, Sprachwissenschaftlerin und Hirnforscherin und Autorin des Buches Politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Das ist im Herbert von Haarlem Verlag in der Edition Medienpraxis erschienen. Welcher Wert verdient es, mal so richtig ordentlich geframed zu werden? Ja, das kommt darauf an, wen Sie fragen oder für wen Sie sich einsetzen. Also ich sag mal so, ich glaube, dass zum Beispiel die Empathie in der deutschen Politik, jetzt auf die politische Debatte, das ist ja ein bisschen mein Metier, dass die Empathie in der deutschen politischen Debatte noch nicht zur Genüge angekommen ist, gerade in harten Zeiten wie diesen, wo es darum geht, Menschenrechten gerecht zu werden, Asyl und so weiter, Schutz zu geben. Ich sag mal so, der Grundwert der Empathie, das wäre etwas, das man einfach in die Framings viel stärker reinholen könnte, eigentlich ganz ähnlich, also ohne dass das jetzt abgekupfert werden müsste, ne? Aber schon ähnlich dem, was Obama tatsächlich 2008 gemacht hat und dann auch ein Stück weit heute noch macht, wirklich zu sagen, ja, Empathie, sich im Gegenüber erkennen, das Mitfühlen, das Mitspüren, das sich angehen, das, was ja natürlich auch irgendwie so der Kleber des sozialen Miteinanders ist und der Gemeinschaft und des sorgsamen Umgangs miteinander, das könnte man sicherlich sprachlich hervorheben und auf eine ganze Reihe von politischen Themen anwenden, sei es die Flüchtlingskrise, sei es der Umweltschutz, der Klimawandel, da gibt es eine ganze Reihe von Themen, wo sich das anbietet. Vielen Dank, Frau Wehling. Das war die Lesart. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, egal ob Sie hier im Grillo-Theater in Essen dabei sind, unser Kooperationspartner, oder ob Sie uns per Radio hören, per Podcast. Weitere Medienpartner ist die WAZ als Mediengruppe und die Buchhandlung Proust. Die Angaben zu den Gästen und zu unseren Büchern, die können Sie auf der Internetseite deutschlandradiokultur.de finden. Da können Sie auch die ganze Sendung nachhören und auch gerne teilen. Mein Name ist Christian Rapansen. Tschüss und bis bald.